Tollpatsch gegen Tollpatsch. Er darf ihn nicht fangen. Er ist der Hund in der Mitte. Ha, wohl eher der Marshall in der Mitte. Die Fellfreunde standen im Kreis um Marshall herum und spielten mit einem Luftballon, den der kleine Feuerwehrhund fangen sollte. Nicht zu hart spielen, damit er nicht platzt. Die Warnung kam leider zu spät. Hoppla, meintest du so? Hier, Fellfreunde. Schnell holte Ryder einen neuen Ballon. Und nur anstupsen, nicht zerplatzen. Wir haben nur noch einen Ballon. Machen wir, Ryder. Marshall ist immer noch der Hund in der Mitte. Nicht mehr lange. Marshall stolperte und fiel genau auf den Luftballon. Ich glaube, ich bin total durchgeknallt. Captain Tollpatsch bewunderte an diesem Morgen den Vogel, den sein Cousin François gemalt hatte. Das ist ein perfekt proportioniertes Porträt. Sie sieht aus wie die purpurne Pfeifente. Es weiß doch jeder, dass es keine purpurne Pfeifente gibt. Oh Mann, du hast überhaupt keine Ahnung von Vögeln. Ha, ich erkenne Vogelarten auf den ersten Blick. Du würdest eher über einen Piepmatz stolpern, als ihn zu erkennen. Ein kleiner Wettbewerb könnte das sicher beweisen. Schön. Wer bis zum heutigen Abend die meisten Vögel gefunden hat, hat gewonnen. Aber wer ist der Punktrichter? Wie wär's mit ihr? Mit Henrietta? Meinst du das Huhn? Ha, ich rede von ihr. Captain Tollpatsch zeigte auf Bürgermeisterin Gutherz, die neben ihrem Tulpenbeet stand. Natürlich. Frau Bürgermeisterin, wären Sie bitte Punktrichterin in unserem Vogelbeobachtungswettbewerb? Oh ja, gerne doch. Und wenn Sie mir Fotos von den Vögeln schicken, kann ich sie auf dem Marktplatz auf der Leinwand zeigen. Wunderbare Idee. So können die Bürger dieser Stadt mit ansehen, wie ich den Wettbewerb gewinne. Ha, träum weiter. Sie werden begeistert meine brillante Beobachtung beäugen. Vor der Einsatzzentrale holte Ryder den letzten Luftballon. Ich pass auf, dass der Ball nicht zerplatzt. Ich pass auf, oh nein. Der Ballon steckte in den Zweigen des Baumes fest. Hallo, du süßer Vogel. Kannst du den Ballon vom Baum schubsen? Natürlich. Sofort begann der kleine Vogel mit seinem Schnabel zu picken. Nein, ich kann nicht hinsehen. Unser letzter Ballon. Am anderen Ende der Abenteuerbucht versammelten sich nun immer mehr Bewohner auf dem Marktplatz. Willkommen zum Vogelbeobachtungswettbewerb in der Abenteuerbucht. Neben der Bürgermeisterin standen die beiden Cousins. Kandidaten, wie wollen Sie die Vögel finden? Ich schleiche mich friedlich und vorsichtig an das fantastische Federvieh heran und dann mache ich ein Foto. Ich werde mein täuschend echtes Vogelstimmenzwitschern nutzen, um sie anzulocken und dann mache ich ein Foto. Möge der beste Vogelbeobachter gewinnen. Achtung, fertig, los! Der Wettbewerb begann. Kaum war Captain Tollpatsch losgelaufen, machte er auch schon das erste Foto. Captain Tollpatsch hat bereits den ersten Vogel entdeckt. Eine Möwe. Bürgermeisterin Gutherz hatte die große Leinwand auf dem Marktplatz in zwei Felder eingeteilt und lud nun das Foto auf die Seite des Captains. Aber auch François zückte nun seine Kamera und lockte einen Vogel hervor. Und jetzt schickt François das erste Vogelbild. Eine entzückende kleine Eule. Als nächstes war eine kleine gelbe Ente dran. Und dann ein schwarzer Rabe. Es folgten ein Specht und einige Graugänse. Ein Strandläufer und ein paar Pinguine. Inzwischen steht es 4 Vögel für Captain Tollpatsch und 4 Vögel für François. Oh, das wird ein sehr knappes Ergebnis. Ich hoffe nur, dass die Aufregung nicht zu viel für Henrietta wird. Danach sah es nicht aus. Das weiße Huhn schlief mal wieder. François und Captain Tollpatsch dagegen waren hellwach und mittlerweile bei den Klippen angelangt. Beide starrten in die Luft. Eine Blaubauchracke! Und stießen dabei heftig zusammen. Ich hab sie zuerst gesehen! Ich habe sie zuerst gesehen! Der Vogel hockte auf einem Ast, der aus den Klippen herauswuchs, neben einem Nest mit 3 Küken. Oh, ein Nest! Ein Foto von den Vogelküken wäre ein formidabler Fund! Sofort begann der Captain, die Klippen hinaufzuklettern. Ich habe eine viel bessere Idee, wie ich diesen Wettbewerb gewinne! Schon war François verschwunden. Captain Tollpatsch dagegen erreichte nun den Ast mit dem Nest und kroch langsam näher, was der Vogelmama überhaupt nicht gefiel. Schützend breitete sie ihre Flügel aus und flog auf den Eindringling zu. Der rutschte ab, fiel und konnte sich gerade noch mit den Händen an dem Ast festklammern. Oh oh, wenn der Ast abbricht, stürzen wir alle in die Tiefe. Ich rufe wohl besser die Paw Patrol. Die versuchte immer noch, den Ballon vom Baum herunterzubekommen. Hallo, Captain Tollpatsch. Toller Wettbewerb. Wie läuft's denn so? Nicht so besonders. Ich habe ein Problem. Ein Nest mit Vogelküken und ich sind in Gefahr. Wir sind unterwegs. Kein Nest zu hoch, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Genau in dem Moment, als die Hunde losrannten, fiel auch der Luftballon vom Baum. Genau auf Rubbles Skateboard, das an der Seite stand. Und ganz oben thronte Marshall. Der kleine Feuerwehrhund landete sanft auf seinen Freunden in dem gläsernen Fahrstuhl. Mit dem zerplatzten Ballon zwischen seinen Ohren. Hey, ich habe einen hübschen Kopfschmuck. Schon wieder. Der Fahrstuhl fuhr los. Und als sie oben in der Zentrale ankamen, steckten alle Hunde in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Na, das ging aber schnell. Der gute Captain Tollpatsch ist beim Wettbewerb in Gefahr geraten. Er und drei Vogelküken brauchen unsere Hilfe. Oh, oh! Oh nein! Wir müssen Captain Tollpatsch und den Vogelküken helfen, und zwar sofort! So ist es. Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Du hilfst Captain Tollpatsch mit der Leiter vom Baum. Marshall macht's! Und Rocky. Du bringst das Nest mit deinem Greifer an einen sicheren Ort. Rocky rockt! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Marshall und Rocky liefen zu der Rutsche, die bis zu den Garagen reichte, sausten hinunter und machten ihre Fahrzeuge startbereit. Ryder ließ sich an der langen Stange hinab, sprang auf sein Quad und schon rasten sie los. Über die Brücke und dann geradewegs zu den Klippen. Ich bin hier oben, Paw Patrol! Halten Sie durch, Captain Tollpatsch. In ein paar Minuten können Sie wieder Vögel fotografieren. Aber der Ast knackte immer öfter und immer stärker. Captain Tollpatsch gelang es irgendwie, sich an den Klippen abzustützen. Meine Stampfer haben eine stabile Stelle gefunden, aber der Stamm spaltet sich. Leiter hoch! Schnell lenkte Marshall sein Feuerwehrauto direkt unter den Ast. So, Captain Tollpatsch, klettern Sie runter! Die Leiter ist leider nicht lang genug. Gut, ich komme rauf. Mit Marshalls Hilfe schaffte es der Captain, seinen Fuß auf die Leiter zu stellen, als auch schon die Vogelmutter auf dem Helm des Feuerwehrhundes landete und Marshall die Leiter hinunterpurzelte. Nichts passiert. Der Vogelmama geht's auch gut. Nun stellte der Captain den zweiten Fuß auf die Leiter. Kaum hatte er den Ast losgelassen, federte dieser zurück. Die Küken wurden hochgeschleudert. Ah, das Nest! Und landeten unsicher auf dem Ast, während das Nest zu Boden segelte und auseinanderfiel. Wir kümmern uns darum, Captain. Kommen Sie runter. Rocky, wir müssen den Vogelküken ein neues Nest bauen. Greifer! Wenig später hatte Rocky in seinem Recycling-LKW einen kleinen Korb gefunden. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Und legte die Reste des Nestes mit seinem Greifer hinein. Dann lief er die Feuerwehrleiter hinauf, die Captain Tollpatsch gerade hinuntergeklettert war, und brachte den Korb zu den drei aufgeregten Küken. Keine Angst, kleine Piepmätze. Ich habe ein gemütliches Nest für euch. Erleichtert flatterten die Kleinen hinein. Das hast du gut gemacht. Und jetzt brauchen wir noch ein sicheres Plätzchen. Aufmerksam schaute Ryder sich um und entdeckte hoch oben in den Klippen eine kleine Öffnung mit einem Vorsprung. Da ist eins. Ist deine Leiter dafür lang genug? Aber klar doch. Rocky, festhalten! Schon bald konnte Rocky den Korb mit den Küken auf dem Vorsprung abstellen. So, ich hoffe, euch gefällt euer neues Zuhause. Die Küken sahen jedenfalls sehr zufrieden aus. Genauso wie ihre Mama, die nun zu ihnen hinaufflog. Das ist Blaubauchrackisch für Dankeschön. Ein Schatten verdunkelte den Himmel. Was ist das? Das ist ein Zeppelin? Allerdings, mit François an Bord. Ich habe praktisch schon gewonnen. Dank des Zeppelins und der Zoomkamera kann ich Vögel von nah und fern fotografieren. So wie einen Adler, eine Eule, einen Vogelstrauß und einen Papagei. Und dann entdeckte er das Nest auf dem Vorsprung in den Klippen. Haha, die Blaubauchrackenküken! François zückte die Kamera und beugte sich über den Rand des Zeppelins. Er lehnt sich zu weit raus. Vorsicht, François! Macht euch keine Sorgen um mich. Ich bin übervorsichtig. Ich werde schon nicht fallen. Nein! Hilfe! François baumelte unter dem Luftschiff an einem dünnen Seil. Und niemand steuert den Zeppelin. Sky, hörst du mich? Wir brauchen Verstärkung aus der Luft. Der zweite Tollpatsch ist ebenfalls in Gefahr. Ich heb jetzt ab! Doch auf dem Weg zu den Klippen entdeckte Sky einen Schwarm Graugänse. Wo fliegen die Gänse hin? Zunächst einmal machten sie Pause. Mitten auf dem Zeppelin und begannen zu picken. Oh nein, der Zeppelin könnte platzen! Sky verscheuchte also die Gänse. Was schwenkt mit euch? Während der Zeppelin einfach weiterflog. Verflixt, er könnte gegen den Felsen fliegen! François, pass auf! Was? Die Klippen waren schon zum Greifen nah. Doch nun ging Sky dazwischen und steuerte ihren Hubschrauber zwischen die Felsen und das Luftschiff. Doch nun konnte François sich nicht mehr halten. Er stürzte ab. Sky ließ ihren Rettungsgurt hinunter und erwischte ihn in letzter Sekunde. Sky hat es geschafft! Vielen Dank, Sky! Erleichtert nahm Captain Tollpatsch François in den Arm. Oh, kurz vor knapp, Cousin. Das stimmt, aber ich habe viel mehr Fotos gemacht als du. Aber dafür habe ich sicherlich die schönsten Schnappschüsse gemacht. Das musste nun die Schiedsrichterin entscheiden. Also fuhr die Paw Patrol mit den Cousins auf kürzestem Weg zum Marktplatz. Danke für die rasenschnelle Rettungsaktion, Paw Patrol. Aber gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Cheep-Cheep reicht. Und nun schicke ich der Frau Bürgermeisterin den Rest meiner Fotos, damit ich den Wettbewerb gewinne. Gespannt schauten alle auf die große Leinwand, auf der immer mehr Vogelbilder erschienen. Hä? Der Gewinner unseres Wettbewerbs ist Captain Tollpatsch. Aber ich habe diese Fotos gemacht. Mit meiner Kamera. Wir müssen sie bei unserem Zusammenstoß vertauscht haben. Dann müssen wir den Wettbewerb noch einmal wiederholen. Wie du willst. Wer als erster einen Federfreund fotografiert, gewinnt. Und als nun Henrietta vor ihnen auftauchte, drückten beide zur selben Zeit auf den Auslöser. Unentschieden? Aber wir haben alle gewonnen, wenn meine Henrietta auf dem Foto ist. Damit waren alle zufrieden. Und die Fellfreunde freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.